Seit 5 Jahren sammeln die Experten der Vereinten Nationen Beweise für Kriegsverbrechen und Verbrechen im Bürgerkriegsland Syrien. Vor Ort dürfen sie nicht ermitteln. Deshalb sind die Mitglieder der Kommission angewiesen auf Gespräche, etwa mit Flüchtlingen oder mit Deserteuren. Rund 4.600 solcher Interviews wurden bislang durchgeführt. Sie zeichnen ein düsteres Bild über die Lage in Syrien. Statt Zeichen der Entspannung gibt es derzeit immer weniger Hoffnung auf Frieden im Land. So fasst der Vorsitzende der Kommission, Paulo Sergio Pinheiro, die Lage zusammen. Die Militarisierung des Konflikts hat sich innerhalb der letzten 6 Monate deutlich erhöht. Signifikant zugenommen habe vor allen Dingen die Gewalt gegen Zivilisten. Hilfskonvois seien festgehalten worden, Menschen wurden verschleppt, immer wieder soll es Massenhinrichtungen gegeben haben. Besonders dramatisch sei die Lage in der Stadt Aleppo, dort, wo Regierungstruppen und Rebellen um die Kontrolle der östlichen Stadtteile ringen. Unvorstellbare Verbrechen werden in Aleppo verübt. Die ohnehin schon dramatische Situation hat sich noch verschlechtert, weil sich die Kämpfe um die Kontrolle der Stadt verschärft haben. Die Luftangriffe der Regierungstruppen sorgten für den Tod von vielen Zivilisten. Entweder kamen die Menschen direkt durch die Attacken um oder sie starben, weil es keine medizinische Hilfe gab. Denn auch vor Krankenhäusern und Kliniken schrecken die Angreifer offenbar nicht mehr zurück. Mehr als 20 medizinische Einrichtungen sollen in Aleppo seit Beginn dieses Jahres zerstört worden sein, berichtet der Diplomat. Sites protected under international law. Medizinisches Personal und medizinische Einrichtungen, die normalerweise von internationalem Recht geschützt sind, wurden bewusst angegriffen, um sie zu töten bzw. zu zerstören. Paulo Sergio Pinheiro stuft derartige Attacken als mögliche Kriegsverbrechen ein. Gleichzeitig verwies er darauf, dass diese Grausamkeiten auf das Konto aller Konfliktparteien gehen. Dramatisch sei die Situation auch in den zum Teil seit Jahren belagerten Städten. Insgesamt seien in Syrien mehr als 600.000 Zivilisten grauenhaften Bedingungen ausgesetzt und von humanitärer Hilfe abgeschnitten. Die Kommission der Vereinten Nationen mahnt, die Lage lasse sich nur verbessern, wenn alle Kriegsparteien an den Verhandlungstisch zurückkehren.